Bruder Köthner hat demnach nach seinen eigenen Worten bereits im Oktober 1911 Kenntnis von den Plänen, die zur Ermordung des Erzherzogs Franz Ferdinand führten, gehabt, wobei es natürlich ganz gleichgültig ist, ob so klar und deutlich von einer Ermordung des Erzherzog-Thronfolgers oder freimaurerisch vertarnt von einer Beseitigung oder unschädlich machen oder von einem nicht auf den Thron kommen dürfen oder von einem rechtzeitig sterben müssen des Erzherzog-Thronfolgers oder von Ähnlichem mehr gesprochen worden ist. Die Brüder Freimaurer sind immer vorsichtig. Es ist besonders bemerkenswert, dass Bruder Köthner klar und deutlich auf die Umtriebe in der Großloge in Ungarn zur Ermordung des Erzherzog-Thronfolgers hinweist und im gleichen Atemzuge deutsche Großlogen erwähnt. Die Vermutung, die ich aussprach, dass schon im Jahre 1910 die Entschließung für die Beseitigung des Erzherzog-Thronfolgers gefasst worden ist, erhält durch die Angabe Bruder Köthners eine weitere Bestätigung. Graf Tschernin erzählt in seinem Buche Im Weltkriege, dass der Erzherzog Franz Ferdinand ihm erzählt hätte, eine Wahrsagerin habe ihm prophezeit, er werde einst den Weltkrieg entfesseln. Gerade in diesem weltgeschichtlichen Ereignis tritt die Tätigkeit der straff geleiteten okkulten Logen besonders klar hervor. Auch in Paris war es die französische Sibylle Madame de Thebes, Frau Servigny, die schon Mitte Dezember 1912 vorausgesagt hatte, dass der Erzherzog nicht auf den Thron käme. Die Revue Internationale des Sociétés Secrétaires meldete gleichzeitig, Zitat übersetzt ins Deutsche, vielleicht wird man sich auch eines Tages den Ausspruch eines Hochgrad-Freimaurers in der Schweiz in Bezug auf den Erzherzog-Thronfolger erklären, es ist gut, schade, dass er verurteilt ist. Er wird auf dem Weg zum Throne sterben. Zitat Ende. Die beschlossenen Morde der Loge werden immer prophezeit. Das soll das Verbrechen vertarnen. Graf Tschernin erzählt weiter, Zitat, er, der Erzherzog-Thronfolger, war sich vollständig im Klaren darüber, dass die Gefahr eines Attentates für ihn immer bestehe. Von ihm erhielt ich ein Jahr vor Kriegsausbruch die Nachricht, dass die Freimaurer seinen Tod beschlossen hätten. Er nannte auch die Stadt, wo dieser Beschluss angeblich gefasst worden sei. Diese ist mir entfallen und ich nannte die Namen verschiedener österreichischer und ungarischer Politiker, welche davon wissen müssten. Zitat Ende. Vielleicht wird sich Graf Tschernin jetzt entsinnen, dass Budapest als der Sitz der Großloge in Ungarn die Stadt war, in welcher dieser Beschluss, wenn auch nicht gefasst, so doch gefördert worden ist. Vielleicht besinnt sich Graf Tschernin auch auf die Namen der freimaurerischen Verschwörer und nennt sie. Der Erzherzog hatte auch einen Beamten des ungarischen Ministeriums, Herrn von Kleeberg, mit der Überwachung der Freimaurerei beauftragt. Über die Rolle dieses Herrn sind die Akten noch nicht geschlossen. Er selbst Freimaurer und Freimaurer sind ihren Vorgesetzten eidlich zu Gehorsam und Verschwiegenheit verpflichtet. Ich erwarte, dass die Prozesse, die Graf Donasch Lodien führt, hierüber Klarheit bringen werden, selbst wenn die Zeugen nur ein kurzes Gedächtnis haben. Der Erzherzog wusste, dass er von den Freimaurern zum Tode verurteilt sei. Er wandte sich aber nicht öffentlich an die Völker, sondern räumte vor der Freimaurerei das Feld. Die Beschlussfasser des Mordes sind die unsichtbaren Väter und ihre Komplizen in den schwarzen Logen. In London war in Southampton, Court Street 112, noch immer das Agitationsamt zur Verwirklichung politischer Ziele, das heißt zur Verwirklichung der Ziele Judas, auch durch Veranstaltung politischer Meuchelmorde. Für dieses Amt war im Budget des Auswärtigen Amtes ein Posten von 5 Millionen Pfund Sterling vorgesehen. Leiter dieser Mörderzentrale war Major Susley. Von den Brüdern in Paris und London sowohl wie in Budapest führten die Wege zuweilen über Brüder in Agram zu den Brüdern in Serbien. Die Großloge in Serbien wurde Ende Mai 1914 auf dem Deutschen Großlogentage auf Antrag der Hamburger Großloge die ja durch eine Tochterloge in Serbien besonders enge Beziehungen dorthin, aber auch mit dem Großorient in Frankreich und der Großloge in England hatte, als gerechte und vollkommene Loge anerkannt. Die Brüder in Deutschland hatte es in ihrer Bruderliebe durchaus nicht gestört, dass 1908 der Großmeister der Logen in Serbien, der serbische Ministerpräsident Bruder Svetomir Nikolajewitsch, an alle freimaurerischen Großmächte die Aufforderung gerichtet hatte, den Serben in ihrem Kampfe gegen Österreich die werktätige Unterstützung aller maurerischen Brüder zuteil werden zu lassen. In den Händen dieser gerechten und vollkommenen Loge in Serbien lag die nähere Ausführung des Mordes an Erzherzog Franz Ferdinand. Sie bediente sich dazu freimaurerischer Geheimbünde, ähnlich der Carbonari und Camorra in Italien, ähnlich der Narodna Obrana und der Schwarzen Hand, die Aktionsabteilungen, zu Deutsch vereidigte Mörderbanden der Freimaurerei sind. Ihnen waren die Mitglieder jenes Kreises entnommen, die am Jahwehtage, den 28.02.1910, sich zur Mordorganisation zusammenfanden. Es liegt nicht im Rahmen dieser Schrift, eine Darstellung des Mordes selbst zu geben. Wie Juristen über den Fall urteilen, sei angeführt. Professor Dr. Kohler, geheimer Justizrat, führt zu der aktenmäßigen Darstellung des Prozesses gegen die Attentäter von Sarajevo des Professor Farus ganz im Sinne meiner Darstellung an, dass es der Großorient in Frankreich gewesen sein, der überall da gewirkt hätte, wo es galt, die moralische Gesinnung zu untergraben, die Staatsanwalt zu lockern, vor allem aber das Germanentum in seinem Lebensnerv zu treffen. Dann fährt er wörtlich fort, Zitat: Und so war es diese Freimaurerloge, die auch die fluchwürdige serbische Agitation betrieb. Wir wissen, dass die Hauptvereinigung, in der sich die destruktiven Kräfte sammelten, die Narodna Obrana, nicht nur Freimaurer enthielt, sondern dass ihre Häupter Freimaurer waren. Und der geistige Urheber des ganzen Verbrechens, Tankosic, wird uns als Freimaurer geschildert. Daneben Kasimirovic, der sich vielfach in der Loge in Paris herumgetrieben hat. Und ebenso Ziganovic, der den Verbrechern Geld, Bomben und Pistolen gab, ein Freimaurer wie einige der jugendlichen Verbrecher selbst, wenn sie es zunächst auch ableugneten. Zitat Ende. Der norwegische Rechtsanwalt Aal pflichtete in seinem Kampf gegen die Kriegsschuldlüge Professor Kohler bei. Er schreibt, Zitat: Aus der ganzen Vernehmung der Mörder zieht sich wie ein roter Faden die Teilnahme der Freimaurer. Und als der Gerichtspräsident einen der Mordbuben fragt, im Zweifel darüber, dass ein mächtiger Freimaurerorden hinter dem Mordplan stünde, ob das nicht Fantasiegebilde des Angeklagten sei, antwortet dieser: Das ist reine Wahrheit und 100-mal wahrer als die Dokumente der Narodna Obrana. Zitat Ende.